Viertes Kapitel. Die Hütte. Noch am selben Mittwochabend ließ Lutz anläuten. Hungertobel saß gerade am Bett seines Freundes und hatte sich, da er nachher operieren musste, eine Tasse Kaffee bringen lassen. Er wollte die Gelegenheit ein wenig ausnützen, Berlach im Spital bei sich zu haben. Nun klingelte das Telefon und unterbrach das Gespräch der beiden. Berlach meldete sich und lauschte gespannt. Nach einer Weile sagte er: »Es ist gut, Faber. Schicken Sie mir noch das Material zu.« Und hängte auf. »Nele ist tot.« »Gott sei Dank. Das müssen wir feiern.« Hungertobel steckte sich eine Little Rose of Sumatra in Brand. »Die Schwester wird wohl nicht gerade kommen.« »Schon am Mittag war es ihr nicht recht. Ich habe mich ja doch auf dich berufen und sie sagte, das sehe dir ähnlich.« »Wann denn Nele gestorben sei?« fragte der Arzt. 45. Am 10. August. Er habe sich in einem Hamburger Hotel das Leben genommen. Mit Gift, wie man feststellte«, antwortete der Kommissär. »Siehst du, jetzt ist auch der Rest deines Verdachtes ins Wasser gefallen.« Berlach blinzelte nach den Rauchwolken, die Hungertobel genießerisch in Ringen und Spiralnebeln aus seinem Munde entließ. Nichts sei so schwer zu ertränken wie ein Verdacht, weil nichts so leicht immer wieder auftauche, antwortete er endlich. Der Kommissär sei unverbesserlich, lachte Hungertobel, der das Ganze als einen harmlosen Spaß ansah. Die erste Tugend des Kriminalisten, Samuel. Bist du mit Emmenberger befreundet gewesen? Nein, das nicht, und soviel ich weiß, niemand von uns, die mit ihm studierten. Ich habe immer wieder über den Vorfall mit dem Bild im Live nachgedacht, Hans, und ich will dir sagen, warum es mir passierte, dieses Scheusal von einem SS-Arzt für Emmenberger zu halten. Du hast dir gewiss darüber auch Gedanken gemacht. Viel sieht man ja nicht auf dem Bild, und die Verwechslung muss von etwas anderem als von einer Ähnlichkeit kommen, die sicher auch da ist. Ich habe schon lange nicht mehr an die Geschichte gedacht, nicht nur, weil sie weit zurückliegt, sondern noch mehr, weil sie scheußlich war. Und man liebt es, Geschichten zu vergessen, die einem widerwärtig sind. Ich war einmal dabei, Hans, als Emmenberger einen Eingriff ohne Narkose ausführte. Und das war für mich wie eine Szene, die in der Hölle vorkommen könnte, wenn es eine gibt. Es gibt eine. Emmenberger hat also so etwas schon einmal gemacht. Siehst du, es gab damals keinen anderen Ausweg und der arme Kerl, an dem der Eingriff unternommen werden musste, lebt noch jetzt. Wenn du ihn siehst, wird er bei allen Heiligen schwören, Emmenberger sei ein Teufel. Und das ist ungerecht, denn ohne Emmenberger wäre er nun tot. Doch, offen gestanden, ich kann ihn begreifen. Es war entsetzlich. Wie kam denn das? Hungertobel nahm den letzten Schluck aus seiner Tasse und musste seine Little Rose noch einmal anzünden. Eine Zauberei war es nicht, um ehrlich zu sein. Wie in allen Berufen gibt's auch im unsrigen keine Zaubereien. Es brauchte nicht mehr dazu als ein Taschenmesser und Mut. Auch natürlich Kenntnis der Anatomie. Aber wer von uns jungen Studenten besaß die nötige Geistesgegenwart schon? Wir waren etwa 5 Mediziner vom Kiental aus ins Blümlisalp-Massiv gestiegen. Wo wir hin wollten, weiß ich nicht mehr. Ich bin nie ein großer Bergsteiger gewesen und ein noch schlechterer Geograf. Ich schätze, es war so um das Jahr 1908 herum im Juli und es war ein heißer Sommer, das ist mir noch deutlich. Übernachtet haben wir auf einer Alp in einer Hütte. Es ist merkwürdig, dass mir vor allem diese Hütte geblieben ist. Ja, manchmal träume ich noch von ihr und schrecke dann schweißgebadet auf. Aber eigentlich ohne dabei an das zu denken, was sich in ihr abspielte. Sicherlich wird sie nichts anderes gewesen sein, als nun eben die Alphütten sind, die den Winter über leer stehen. Und das Schreckliche ist allein in meiner Fantasie. Dass dies der Fall sein muss, glaube ich daran zu erkennen, weil ich sie immer mit feuchtem Moos überwachsen vor mir sehe. Und das sieht man doch an Alphütten nicht, scheint mir. Man liest oft von Schinderhütten, ohne recht zu wissen, was dies eigentlich sein soll. Nun, unter einer Schinderhütte stelle ich mir so etwas wie diese Alphütte vor. Föhren standen um sie herum und ein Brunnen nicht weit von ihrer Tür. Auch war das Holz dieser Hütte nicht schwarz, sondern weißlich und faulig, und überall in den Ritzen waren Schwämme. Doch kann auch das nur eine nachträgliche Einbildung sein. Die Jahre liegen in einer so großen Anzahl zwischen heute und diesem Vorfall, dass Traum und Wirklichkeit unentwirrbar ineinander verwoben sind. An eine unerklärliche Furcht erinnere ich mich jedoch noch bestimmt. Sie befiel mich, als wir uns der Hütte über eine mit Felstrümmern übersäte Alphär näherten, die jenen Sommer nicht benutzt wurde und in deren Mulde das Gebäude lag. Ich bin überzeugt, dass diese Furcht alle überfiel, Emmenberger vielleicht ausgenommen. Die Gespräche hörten auf und jeder schwieg. Der Abend, der hereinbrach, bevor wir noch die Hütte erreichten, war umso schauerlicher, als eine, wie es schien, unerträgliche Zeitspanne lang ein seltsames, tiefrotes Licht über dieser menschenleeren Welt von Eis und Stein lag. Eine tödliche außerirdische Beleuchtung, die unsere Gesichter und Hände verfärbte, wie sie auf einem Planeten herrschen muss, der sich weiter von der Sonne entfernt bewegt als der unsrige. So waren wir denn wie gehetzt ins Innere der Hütte gedrungen. Dies war leicht, denn die Türe war unverschlossen. Schon im Kiental hatte man uns gesagt, dass man in dieser Hütte übernachten könne. Der Innenraum war erbärmlich und nichts vorhanden als einige Pritschen. Doch bemerkten wir im schwachen Licht oben unter dem Dach Stroh. Eine schwarze, verbogene Leiter führte hinauf, an der noch Mist und Dreck vom vorigen Jahr klebte. Emmenberger holte draußen vom Brunnen Wasser, mit einer seltsamen Hast, als wüsste er, was nun geschehen sollte. Das ist natürlich unmöglich. Dann machten wir auf einem primitiven Herd Feuer. Ein Kessel war vorhanden. Und da ist denn in dieser merkwürdigen Stimmung von Grauen und Müdigkeit, die uns gefangen hielt, einer von uns lebensgefährlich verunglückt. Ein dicker Luzerner, Sohn eines Wirts, der wie wir Medizin studierte, wieso wusste eigentlich niemand, und der auch ein Jahr darauf das Studium aufgab, um doch die Wirtschaft zu übernehmen. Dieser etwas linkische Bursche also fiel, da die Leiter zusammenbrach, die er bestiegen hatte, um unter dem Dach das Stroh zu holen, so unglücklich mit der Kehle auf einen vorspringenden Balken in der Mauer, dass er stöhnend liegen blieb. Der Sturz war heftig. Wir glaubten zuerst, er habe etwas gebrochen, doch fing er nach kurzem an, nach Atem zu ringen. Wir hatten ihn hinaus auf eine Bank getragen, und nun lag er da in diesem fürchterlichen Licht der schon untergegangenen Sonne, das von übereinander geschichteten Wolkenbänken sandig rot niederstrahlte. Der Anblick, den der Verunglückte bot, war beängstigend. Der blutig geschürfte Hals war dick angeschwollen. Den Kopf hielt er, während sich der Kehlkopf heftig und ruckweise bewegte, nach hinten. Entsetzt bemerkten wir, dass sein Gesicht immer dunkler wurde, fast schwarz in diesem infernalischen Glühen der Horizonte, und seine weit aufgerissenen Augen glänzten wie zwei weiße, nasse Kiesel in seinem Antlitz. Wir bemühten uns verzweifelt mit feuchten Umschlägen. Vergeblich. Der Hals schwoll immer mehr nach innen, und er drohte zu ersticken. War der Verunglückte zuerst von einer fieberhaften Unruhe erfüllt gewesen, so fiel er jetzt zusehends in Apathie. Sein Atem ging pfeifend. Reden konnte er nicht mehr. So viel wussten wir, dass er sich in äußerster Lebensgefahr befand. Wir waren ratlos. Es fehlte uns jede Erfahrung und wohl auch die Kenntnis. Wir wussten zwar, dass es eine Notoperation gab, die Hilfe schaffen konnte, aber keiner wagte daran zu denken. Nur Emmenberger begriff und zögerte auch nicht zu handeln. Er untersuchte eingehend den Luzerner, desinfizierte im kochenden Wasser über dem Herd sein Taschenmesser und führte dann einen Schnitt aus, den wir als Koniotomie bezeichnen, der in Notfällen manchmal angewandt werden muss und bei dem man über dem Kehlkopf zwischen dem Adamsapfel und dem Ringknorpel mit quergestelltem Messer einsticht, um Luft zu schaffen. Nicht dieser Eingriff war entsetzlich, Hans. Der musste nun wohl mit dem Taschenmesser gemacht werden, sondern das Grauenhafte war etwas anderes. Es spielte sich gleichsam zwischen den beiden in ihren Gesichtern ab. Wohl war der Verunglückte schon fast betäubt vor Atemnot, aber noch waren seine Augen offen, ja weit aufgerissen, und so musste er noch alles bemerken, was geschah, wenn auch vielleicht wie im Traum. Und als Emmenberger diesen Schnitt ausführte, mein Gott, Hans, hatte er die Augen ebenfalls weit aufgerissen. Sein Gesicht verzerrte sich. Es war plötzlich, als breche aus diesen Augen etwas Teuflisches, eine Art übermäßiger Freude zu quälen, oder wie man dies sonst nennen soll, dass ich eine menschliche Angst empfand, wenn auch nur für eine Sekunde. Denn schon war alles vorbei. Doch glaube ich, das hat niemand außer mir empfunden, denn die anderen wagten nicht hinzusehen. Ich glaube auch, dass dies zum großen Teil Einbildung ist, was ich erlebte, dass die finstere Hütte und das unheimliche Licht an diesem Abend das ihre zu dieser Täuschung beigetragen haben. Merkwürdig am Vorfall ist nur, dass später der Luzerner, dem Emmenberger durch die Koniotomie das Leben rettete, niemals mehr mit diesem gesprochen hat, ja ihm kaum dankte, was ihm von vielen übel genommen wurde. Über Emmenberger hingegen hat man sich seitdem immer anerkennend geäußert. Er galt als ganz großes Licht. Seine Laufbahn war seltsam. Wir hatten geglaubt, er werde Karriere machen, aber es lag ihm nichts daran. Er studierte viel und wild durcheinander, die Physik, die Mathematik. Nichts schien ihn zu befriedigen. Auch in philosophischen und theologischen Vorlesungen wurde er gesehen. Das Examen war glänzend, doch übernahm er später nie eine Praxis, arbeitete in Stellvertretungen auch bei mir, und ich muss zugeben, die Patienten waren begeistert von ihm, außer einigen, die ihn nicht mochten. So führte er ein unruhiges und einsames Leben, bis er endlich auswanderte. Er veröffentlichte seltsame Traktate, so eine Schrift über die Berechtigung der Astrologie, die etwas vom Sophistischsten ist, was ich je gelesen habe. Soweit ich informiert bin, hatte niemand zu ihm Zugang. Auch wurde er ein zynischer, unzuverlässiger Patron, umso unangenehmer, weil sich seinem Witz niemand gewachsen zeigte. Verwundert hat es uns nur, dass er in Chile plötzlich so anders wurde. Was für eine nüchterne und wissenschaftliche Arbeit er dort drüben leistete. Das muss durchaus am Klima liegen oder an der Umgebung. In der Schweiz ist er ja wieder gleich der Alte geworden, der er von jeher gewesen ist. Hoffentlich habe er das Traktat über die Astrologie aufbewahrt, sagte Berlach, als Hungertobel geendet hatte. »Er könne sie morgen mitbringen«, antwortete der Arzt. »Das sei also die Geschichte«, meinte der Kommissär nachdenklich. »Du siehst, ich habe vielleicht doch in meinem Leben zu viel geträumt.« »Träume lügen nicht.« »Vor allem die Träume lügen. Aber du musst mich entschuldigen, ich habe zu operieren.« Und damit erhob er sich von seinem Stuhl. »Ich will hoffen, keine Koniotomie oder wie du das nennst.« »Einen Leistenbruch, Hans. Der ist mir sympathischer, wenn es auch offen gestanden schwerer ist. Doch jetzt musst du Ruhe haben. Unbedingt. Du hast nichts nötiger als einen 12-stündigen Schlaf.« Fünftes Kapitel. Gulliver. Doch schon gegen Mitternacht wachte der Alte auf, als vom Fenster her ein leises Geräusch kam und kalte Nachtluft ins Krankenzimmer strömte. Der Kommissär machte nicht sofort Licht, sondern überlegte sich, was denn eigentlich vor sich gehe. Endlich erriet er, dass der Rollladen langsam nach oben geschoben wurde. Die Dunkelheit, die ihn umgab, wurde aufgehellt. Schemenhaft blähten sich die Vorhänge im ungewissen Licht. Dann hörte er, wie sich der Rollladen wieder vorsichtig nach unten bewegte. Aufs Neue umgab ihn die undurchdringliche Finsternis der Mitternacht. Doch spürte er, wie sich eine Gestalt vom Fenster her ins Zimmer schob. »Endlich! Da bist du ja, Gulliver«, sagte Berlach und drehte seine Nachttischlampe an. Im Zimmer stand in einem alten, fleckigen und zerrissenen Kaftan ein riesenhafter Jude, vom Licht der Lampe rot beschienen. Der Alte legte sich wieder in die Kissen zurück, die Hände hinter dem Kopf. »Ich habe mir halb gedacht, dass du mich noch diese Nacht besuchen würdest. Dass du dich auch auf die Fassadenkletterei verstehst, konnte ich mir ja vorstellen.« »Du bist mein Freund. So bin ich gekommen.« Sein Kopf war kahl und mächtig, die Hände edel, aber alles mit fürchterlichen Narben bedeckt, die von unmenschlichen Misshandlungen zeugten. Doch hatte nichts vermocht, die Majestät dieses Gesichts und dieses Menschen zu zerstören. Der Riese stand unbeweglich mitten im Zimmer, leicht gebückt, die Hände auf den Schenkeln. Geisterhaft lag sein Schatten an der Wand und an den Vorhängen. Die wimperlosen, diamantenen Augen blickten mit einer unerschütterlichen Klarheit nach dem Alten. »Wie konntest du wissen, dass ich in Bern anwesend zu sein nötig habe?« kam es aus dem zerschlagenen, fast lippenlosen Mund in einer umständlichen, überängstlichen Ausdrucksweise, wie von einem, der sich in zu vielen Sprachen bewegt und sich nun nicht sofort im Deutschen zurechtfindet. Doch war seine Aussprache akzentlos. »Gulliver lässt keine Spur zurück. Ich arbeite unsichtbar.« »Jeder lässt eine Spur zurück. Die deine ist die, ich kann es dir ja sagen. Wenn du in Bern bist, lässt Feitelbach, der dich versteckt, wieder einmal im Anzeiger ein Inserat erscheinen, dass er alte Bücher und Marken verkauft. Dann hat nämlich der Feitelbach etwas Geld, denke ich.« »Die große Kunst Kommissar Berlachs besteht darin, das Einfache zu finden.« »Nun kennst du deine Spur«, sagte der Alte. »Es gebe nichts Schlimmeres als einen Kriminalisten, der seine Geheimnisse ausplaudere.« »Für den Kommissar Berlach werde ich meine Spur stehen lassen. Feitelbach ist ein armer Jude. Er wird es nie verstehen, ein Geschäft zu machen.« Damit setzte sich das mächtige Gespenst an des Alten Bett. Er griff in seinen Kaftan und holte eine große staubige Flasche und zwei kleine Gläser hervor. »Wodka! Wir wollen zusammen trinken, Kommissar. Wir haben immer zusammen getrunken.« Berlach schnupperte am Glas. Er liebte bisweilen den Schnaps. Doch hatte er kein gutes Gewissen. Er dachte sich, dass Dr. Hungertobel große Augen machen würde, wenn er dies alles sähe, den Schnaps, den Juden. Und die Mitternacht, in der man doch längst schlafen sollte. Ein schöner Kranker würde Hungertobel wettern und einen Spektakel veranstalten. Er kannte ihn doch. »Wo kommt denn der Wodka her?« fragte er, als er den ersten Schluck genommen hatte. »Der ist aber gut.« »Aus Russland. Den habe ich von den Sowjetern.« »Bist du denn wieder in Russland gewesen?« »Mein Geschäft, Kommissar.« »Kommissär. Im Bernischen gibt's nur Kommissäre. Hast du denn deinen scheußlichen Kaftan auch im Sowjetparadies nicht ausgezogen?« »Ich bin ein Jude und trage meinen Kaftan. Das habe ich geschworen. Ich liebe das Nationalkostüm meines armen Volkes.« »Gib mir doch noch einen Wodka.« Der Jude füllte die beiden Gläser. »Hoffentlich war die Fassadenkletterei nicht zu schwierig. Das ist wieder etwas Gesetzwidriges, was du da heute Nacht angestellt hast.« Gulliver dürfe nicht gesehen werden, gab der Jude knapp zur Antwort. Um 8 ist es doch schon längst dunkel. Und man hätte dich hier im Salem sicher zu mir hereingelassen. Es ist ja keine Polizei da. Dann kann ich ja auch ebenso gut Fassaden klettern. Das war ein Kinderspiel, Kommissar. Den Kennel hinauf und einen Mauervorsprung entlang. Es ist doch gut, dass ich pensioniert werde. Dann habe ich so etwas wie dich nicht mehr auf dem Gewissen. Ich hätte dich schon längst hinter Schloss und Riegel stecken sollen und dabei einen Fang getan, der mir in ganz Europa hoch angerechnet worden wäre. Du wirst es nicht tun, weil du weißt, wofür ich kämpfe. Du könntest dir doch wirklich einmal so etwas wie Papiere verschaffen. Ich habe zwar nicht viel übrig für dergleichen, aber irgendeine Ordnung muss in Gottes Namen sein. Ich bin gestorben. Die Nazis haben mich erschossen. Berlach schwieg. Er wusste, worauf der Riese anspielte. Das Licht der Lampe umgab die Männer mit einem ruhigen Kreis. Irgendwoher schlug es Mitternacht. Der Jude schenkte Wodka ein. Seine Augen blitzten in einer sonderbaren Heiterkeit höherer Art. Als unsere Freunde von der SS mich an einem schönen Maintag des Jahres 45 bei angenehmster Witterung an eine kleine weiße Wolke erinnere ich mich noch gut. In irgendeiner hundsgemeinen Kalkgrube inmitten 50 erschossener Männer meines armen Volkes aus Versehen liegen ließen, und als ich mich nach Stunden blutüberströmt unter den Flieder verkriechen konnte, der nicht weit davon blühte, so daß mich das Kommando, welches das Ganze zuschaufelte, übersah, habe ich geschworen, von nun an immer diese armselige Existenz eines geschändeten und geprügelten Stück Viehs zu führen, wenn es schon Gott gefalle, dass wir in diesem Jahrhundert oft wie die Tiere zu leben haben. Von da an habe ich nur noch in der Dunkelheit der Gräber gelebt und mich in Kellern und Ähnlichem aufgehalten. Nur die Nacht hat mein Antlitz gesehen und nur die Sterne und der Mond diesen armseligen und tausendmal zerfetzten Kaftan beschienen. Das ist recht so. Die Deutschen haben mich getötet. Und ich habe bei meiner ehemaligen arischen Frau, sie ist jetzt tot, und das ist gut für dieses Weib, meinen Totenschein gesehen, den sie per Reichspost bekam. Er war gründlich ausgeführt und machte den guten Schulen alle Ehre, in denen man dieses Volk zur Zivilisation erzieht. Tod ist tot. Das gilt für Jude und Christ. Verzeih die Reihenfolge, Kommissar. Für einen Toten gibt es keine Papiere. Das musst du zugeben. Und keine Grenzen. Er kommt in jedes Land, wo es noch verfolgte und gemarterte Juden gibt. Prosit, Kommissar. Ich trinke auf unsere Gesundheit. Die zwei Männer tranken ihre Gläser leer. Der Mann im Kaftan schenkte neuen Wodka ein und sagte, indem sich seine Augen zu zwei funkelnden Schlitzen zusammenzogen: Was willst du von mir, Kommissar Berlach? Kommissär, verbesserte der Alte. Kommissar, behauptete der Jude. Ich möchte eine Auskunft von dir. Eine Auskunft ist gut. Sie ist goldeswert. Eine solide Auskunft. Gulliver weiß mehr als die Polizei. Das werden wir ja sehen. Du bist in allen Konzentrationslagern gewesen. Das hast du mir gegenüber einmal erwähnt. Du erzählst ja sonst wenig von dir. Der Jude füllte die Gläser. Man hat meine Person einmal so überaus wichtig genommen. dass man mich von einer Hölle in die andere schleppte, und es gab deren mehr als die neun, von denen Dante singt, deren keiner war. Von jeder habe ich tüchtige Narben mit in mein Leben nach dem Tode gebracht. Er streckte seine linke Hand aus. Sie war verkrüppelt. So kennst du vielleicht einen Arzt der SS namens Nele? Fragte der Alte gespannt. Der Jude schaute einen Augenblick lang nachdenklich auf den Kommissär. Meinst du den vom Lager Stutthof? Den. Der Riese sah den Alten spöttisch an. Der hat sich am 10. August 1945 in Hamburg in einem armseligen Hotel das Leben genommen. Gulliver weiß einen Dreck mehr als die Polizei, dachte Berlach etwas enttäuscht. Bist du jemals in deiner Laufbahn, oder wie man das schon nennen soll, Nele begegnet? Der zerlumpte Jude sah den Kommissär erneut prüfend an, und sein narbenüberdecktes Antlitz verzog sich zu einer Grimasse. Was frägst du nach dieser ausgefallenen Bestie? Berlach überlegte, wie weit er sich dem Juden eröffnen sollte, beschloss jedoch zu schweigen und den Verdacht, den er gegen Emmenberger gefasst hatte, bei sich zu behalten. Ich sah sein Bild und es interessiert mich, was aus so einem geworden ist. Ich bin ein kranker Mann, Gulliver, und muss noch lange liegen. Immer Molière lesen geht auch nicht. Da hängt man eben seinen Gedanken nach. So nimmt es mich denn Wunder, was ein Massenmörder wohl für ein Mensch ist. Alle Menschen sind gleich. Nele war ein Mensch. Also war Nele wie alle Menschen. Das ist ein perfider Syllogismus. Doch kann niemand gegen ihn aufkommen, antwortete der Riese und ließ Berlach nicht aus den Augen. Nichts in seinem mächtigen Gesicht verriet, was er denken mochte.